Die ausländisch-koreanische Organisationen in Europa wie die Versammlung der Deutschland-Koreaner zur Erinnerung an die Katastrophe vom Schiff Sewol, der Korea-Rat und die Europa-Solidarität der koreanischen Nation sowie die in Amerika lebenden Koreaner veröffentlichten am 4. November eine Erklärung mit dem Titel »Verurteilt Park Geun-hye und ihre Bande«. Und am 5. November gab es vor dem Weißen Haus in Washington ein Meeting der USA-Koreaner für den Rücktritt der südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye. Und die Aktion der Auslandskoreaner für den Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye und die Wiederbelebung der Demokratie, eine Vereinigung der Auslandskoreaner, die nach der Skandalaffäre von Park Geun-hye und Choi Soon-sil gebildet wurde, hielt vom 4. bis zum 6. November in New York, Chicago und Los Angeles von den USA, London und Manchester von Großbritannien, Berlin von Deutschland, Dublin von Irland und weiteren Orten die politischen Kundgebungen ab und forderte dabei Park Geun-hye dazu auf, die Forderung der Bürger zu akzeptieren und zurückzutreten.